Schwarzhund Podcast. Genau, wir sind jetzt beim dritten Teil, dem vielleicht letzten Teil, das weiß ich noch nicht. Wo steigen wir ein? Genau, bei Tag 19, Lieblingsbücherblog. Es gibt, ich glaube, ich verstehe die Frage. Okay, also Lieblingsbücherblog, wo Bücher besprochen werden wahrscheinlich. Und zwar gibt es da von verschiedene, aber es gibt einen ganz tollen. Und zwar heißt der WOC, also Women of Color, zusammengeschrieben, also als Abkürzung, reads.wordpress.com. Ist auf Englisch und da werden auch verschiedene Challenges und so vorgestellt. Und unglaublich coole Bücherlisten. Auch auf Twitter sehr zu empfehlen. Meine Literaturliste steigt seitdem täglich an. Also wocreads.wordpress.com ist derzeit mein Lieblingsbücherblog. Dann Tag 20, inspirierender Instagram-Account. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Instagram-Mensch. Ich nenne einfach einen Twitter-Account. Und zwar ist das Francis Louise White. Ich gucke mal kurz, wie der Twitter-Name, sagt Mensch das so? @FranciscoLWhite ist der Name. Und ja, auf Spanisch und sehr zu empfehlen. Queere, schwarze Personen. Twittert gerne Meinungen, die andere Leute auch innerhalb von Communities nicht so gerne hören. Finde ich sehr, sehr großartig. Benennt Sachen sehr, sehr cool. Gibt mir immer Gedenkanstöße. Genau, also sehr zu empfehlen. Folgt der Person, bezahlt die Person für die Arbeit auch. Die Person hat eine PayPal-Seite und hat gerade ganz akut um Geld gebeten. Tag 21, meine Schreibmusik. Das ist ganz langweilig. Ich bin auch ein Filmmusikhörer beim Schreiben. Ja. Ich weiß, das ist... Also ich habe verschiedene... Aber es liegt immer so ein bisschen daran, welche Szene ich schreibe. Darauf habe ich keine tolle Antwort, tut mir leid. Ich höre auch ganz viel eben keine Musik beim Schreiben, weil es mich zu sehr ablenkt und mir eher nicht hilft. Wenn ich Musik beim Schreiben brauche, dann ist es wirklich einfach irgendwelche YouTube-Filmmusik. Tag 22 ist dann mein Lieblingsschreibaccessoire. Da muss ich jetzt aber wirklich mal gucken, was damit gemeint ist. Ein Stift, eine Tasse, ein Block. Wenn ich jetzt schon wieder Bullet Journal sage, das geht nicht mehr. Ich glaube, mein Teeglas. Ich habe so Teegläser, die losen Tee direkt ein, also wo man losen Tee reinhängen kann. Dann kann man ihn auch rausnehmen. Das wird dann gefiltert und so. Und das ist alles in einem Glas. Die gibt es von Teefuff. Ich bin großer Fan von denen. Und ich habe ganz viele lose Tees mittlerweile. Und das ist so mein kleiner Spleen, dass ich, egal wo ich bin, immer meinen eigenen Tee trinke und dann immer so zur Bar gehe und sage, könnten Sie mir meinen Tee einfach aufgießen? Und bei Teebeuteln die Augenrolle und so. Ja, ich weiß. Aber genau, das ist wohl mein Lieblingsaccessoire. Tag 23 ist dann allgemeine Inspiration. Bild, Buch, Film oder Musik? Ich habe eher das Problem, Inspiration so in Kanäle zu leiten. Also ich habe immer relativ viele Sachen, die mich inspirieren, weil ich eh schnell reizüberflutet bin. Ich glaube, für mich sind da meine Notizen am ehesten dann so ein Ort, wo ich quasi einzelne Inspirationen auswählen kann. Also ich habe immer so Braindumps in meinem Bullet Journal, wo ich einfach eine Seite habe, wo ich die ganze Zeit Notizen mache, den ganzen Tag. Randomly Sachen, die mir auffallen, einfallen, die mich beschäftigen. Und daraus ziehe ich ganz viel dann. Also mich inspiriert einfach alles, weil ich unglaublich schnell von irgendwas überwältigt bin. Dann Tag 24, Work in Progress. Das sind gerade die Hörbücher, an denen ich arbeite. Dann die Musiksachen aus Biscaya. Und dann arbeite ich genau gerade halt an Rap-Songs. An einem Zine arbeite ich zum Thema Lokismus. Also koloniale Betrachtung von Kolonialismus, hä? Und ich arbeite an verschiedenen Buchideen, die aber erst in ein paar Jahren passieren werden. Unter anderem eine Zine-Mini Kinderbuchreihe, genau. Tag 25, da soll ich mein Bücherregal zeigen. Mein Bücherregal, kann ich, glaube ich, sagen, ist extrem langweilig. Einfach, weil ich Bücher unglaublich gerne verschenke und Bücher nicht sammle. Also ich sammle eigentlich nur von schwarzen AutorInnen Bücher. Die behalte ich dann und habe meine 7 Harry Potter Bücher da und noch so ein paar andere, die ich so lese zur Zerstreuung einfach immer wieder. Und habe dann ein Regal, wo einfach nur steht, was ich noch nicht gelesen habe. Und ansonsten, also ich habe vielleicht 80 Bücher in meinem Haushalt, wenn überhaupt. Und nie mehr. Und sobald ich mehr habe wie 80 Bücher, merke ich auch, dass es mich stresst. Ich gucke mal kurz, was als nächstes in meinem Zu-Lesen-Stapel ist. Da ist aus dem Zaglossus Verlag How I Ended Up 6 Feet Under Your Mother. Das ist so ein Buch, wo Studierende über das Thema Serienbetrachtung aus queerer Perspektive geschrieben haben. Und Mythen, Masken und Subjekte, was glaube ich auch so sehr bekannt ist mittlerweile. Genau, also Bücher, die ich für meine BA gerne neu lesen möchte, ganz lesen möchte. Weil ich zum Thema schwarze queere Musik als Interventionsform im Musikvideo schreiben werde. Genau. Instagram eines BFF-Autors. Ich glaube, da empfehle ich jetzt einfach mal Jerome Robinet, der auf Twitter zu finden ist und auf Facebook. Das Licht ist weder gerecht noch ungerecht, heißt sein Buch. Wir sind schon öfter zusammen aufgetreten. Ich habe ihn sehr, sehr gern, sehr, sehr lieb. Es ist ein wunderbarer Mensch. Folgt ihm überall, geht auf die Shows. Genau, freut euch an diesem wunderbaren Performer. Ich bin großer Fan. Cover deines 2017er Buches. Das wird das Cover meiner Bachelorarbeit sein. Das zeige ich euch jetzt nicht. Das wird langweilig. Yay. Meine Schreibbuddies. Ich hatte einen sehr, sehr guten Schreibbuddy. Leider sind unsere Wege auseinandergegangen, weil unsere Neurodiversität nicht zusammenpassen. Das ist sehr schade. Aber genau, Boy Tales heißt er. Sehr zu empfehlen, sehr, sehr großartige Texte auch, weiße Transpersonen, genau, war ein Schreiber, die gerade am Anfang von Biskaya und dann später mit verschiedensten Personen. Ich schreibe noch mit einer Person aus der Uni öfter zusammen und ansonsten bin ich eh so ein Alleine-Schreibmensch, also ich schreibe halt meistens nachts, das ist schon mal nicht so attraktiv für andere Leute und rede sehr viel mit mir selber währenddessen, was vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein könnte für andere Leute. Ein Zitat aus meinem aktuellen Manuskript. Naja, wie gesagt, da gibt es nicht so richtig was. Ich gucke trotzdem mal, was ich da vorlesen kann. Ich nehme jetzt mal was aus dem Lokismus-Ding. Doch in den weißen Lokismus-Debatten wird oft eine sehr wichtige Frage vergessen. Was ist das angestrebte Ideal? Die erste Assoziation hierzu ist weiß. Genau, das ist aus dem aktuellen Lokismus-Projekt. Das sollte eigentlich in der Anthologie erscheinen, leider war ich dann krank, deswegen war das nicht umzusetzen, aber es wird auf andere Weise erscheinen. Genau, dann soll ich wieder einen Instagram-Account nennen, dann nenne ich einfach die nächste Person, die ich toll finde, ist mir egal. Und zwar Romantis Random und das Buch heißt Rubberband Families, Gummibandfamilien, erschienen bei Worten und Mehr, ist ein Familienbuch, was verschiedene Familien und oder Genderkonzepte verhandelt, behandelt, ist ganz großartig, kauft es euch unbedingt, sehr, sehr cool, sehr, sehr schön, auch mit Bildersuche und ach ja, ganz vielen Sachen. Tag 31 ist dann Wünsche für mein Schreibjahr 2017. Das ist Schwierig, ja. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich gerne 3 Songs fertig kriegen möchte. Mal gucken, ob das klappt. Ich möchte lernen, Ukulele zu spielen. Da bin ich gerade bei, weil ich Lust habe, das auf der Bühne zu verwenden. Ich möchte die beiden Hörbücher fertig kriegen. Oh. Ich möchte meine BA fertig kriegen und muss dafür noch richtig viele Uni-Leistungen erbringen. Also ich muss bis Oktober meinen Bachelor fertig haben, weil ich dann kein Geld mehr kriege. Und das wird leider mein langweiliger Hauptfokus sein dieses Jahr. Naja, so ist das. Genau, das sind meine Schreibprojekte. Mein Schreibjahr, Projektjahr vielleicht eher 2017. In der Hoffnung, dass ich dann im November, Dezember mich um die nächste WE-Reihe kümmern kann, also um die Förderung, dass es dann 2018 hoffentlich die nächste Runde gibt, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war überall ausverkauft und richtig knallevoll und hat viele Leute bewegt und ich habe Lust, das besser, größer, besser durchfinanziert wieder umzusetzen und hoffe, 2018 dafür die Zeit zu haben, beziehungsweise Ende 2017 die Ressourcen, um die Anträge zu stellen. Genau, das war dann der letzte Schreibendenalltag-Podcast und ich möchte aber weiter Podcasts machen. Ich weiß noch nicht genau, wie das Format aussehen wird, aber das finden wir dann mit der Zeit raus. Ich beschreibe das mal als Work in Progress. Wenn ihr Fragen, Ideen, Themen, Wörter, Bilder, keine Ahnung was habt, wo ihr sagt, boah, das wäre cool, wenn Schwarz-Runterzimmer was aufnehmen würde, dann schickt mir das einfach an in Twitter @schwarzrund oder Facebook facebook.com/schwarzrund oder per E-Mail an schwarzrund@posteo.de. Und dann gucke ich mir das an und schaue, was ich daraus zaubern kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.